unsere Flagge, unser Land. Weil das Schwarz für die Treue und das Rot für Freiheit steht, die in jedem echten deutschen Herzen schlägt. Die in jedem echten deutschen Herzen lebt. Die noch jedes echte deutsche Herz bewegt. Die noch jedes echte deutsche Herz bewegt.